An jenem Tage wird dem Hause Davids und den Bewohnern Jerusalems eine Quelle zur Abwaschung von Sünde und Unreinheit eröffnet sein, und an jenem Tag, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, werde ich auch die Namen der Götzen aus dem Lande ausrotten, so dass sie fortan nicht mehr erwähnt werden sollen, und ebenso will ich die Propheten und den unreinen Geist aus dem Lande wegschaffen. Wenn aber doch einer noch als Prophet aufzutreten wagt, so werden sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, du ihm sprechen, du sollst nicht am Leben bleiben, weil du im Namen Jahwes Lügen geredet hast. Und seine Eltern, sein Vater und seine Mutter, werden ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. An jenem Tage werden sich die Propheten insgesamt ihrer Gesichter schämen, wenn sie als Propheten auftreten, und den herrenen Prophetenmantel nicht mehr anziehen, um die Leute zu betrügen, sondern jeder wird sagen, ich bin kein Prophet, ich bin ein Landarbeiter. Denn von meiner frühesten Jugendzeit an ist Landbau mein Geschäft. Und wenn man ihn dann fragt, was bedeuten denn diese Narben auf deiner Brust? So wird er antworten, sie kommen von Schlägen, die ich im Hause meiner Lieben erhalten habe. Schwert, wache auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir so nahe steht. Ist der Spruch Jahwes der Herrscharen. Schlage den Hirten, damit sich die Schafe zerstreuen, und ich meine Hand gegen die Geringen kehre. Und im ganzen Land, ist der Spruch Jahwes, soll es geschehen, dass zwei Drittel darin weggerafft werden und sterben, und nur der dritte Teil darin übrig bleibt. Aber auch das letzte Drittel bringe ich ins Feuer, schmelze sie, wie man Silber schmelzt, und läutere sie, wie man Gold läutert. Die werden meinen Namen anrufen, und ich werde sie erhören und werde sagen, das ist mein Volk. Und sie werden sagen, Jahwe, mein Gott.